Gibst du mir einen Davids? Wieder Bretsche. Der Behälter drüben ist doch schon voll Bretsche. Haben wir denn keine Plagioklase? Nein. Ich habe 118 Proben gezählt. Durchschnittsgewicht 400 Gramm. Das macht zusammen mit dem Behälter 70 Kilo, stimmt? 70 Kilo hier, aber auf der Erde sind das 6-mal so viel. Woher kommt dieser Diabas? Ich tue ihn in den anderen Behälter. Der geht nicht zu. Ist schon zu. Er ist von der letzten Fundstelle. Und du hast dann ihm den Bohrer zerbrochen. Weißt du noch? Der letzte Stein und der letzte Bohrer. Verflixt, dieser Mondstaub dringt auch überall ein. Ich werde den Luftfilter einschalten. Wie viel Wasser haben wir noch? Wenn du unbedingt trinken willst, Blob, dann nimm dir eine Cola aus dem Kühlschrank. Ich will nicht trinken. Ich will baden. Keine Angst, Blob. Ich dusche nur. Baden werde ich zu Hause. Meinetwegen bade also. In 318 Stunden. Und sobald sie uns aus dem Wasser gefischt haben, da will ich ein Bier. Nichts vermisse ich hier mehr als Bier. Warum darf man hier eigentlich kein Bier trinken? Weil Houston der letzte Ort auf der Erde ist, wo es die puritanische Ethik noch gibt. Auch niederprozentige alkoholische Getränke sind schädlich für den menschlichen Geist. Hör auf, Blob. Schalt lieber den Empfänger ein. In einer Minute kommt das Gespräch mit Houston. Das letzte. Hallo? Hier Houston. Hier spricht Houston. Hört ihr mich voll? Roger, hier ist Mills auf dem Mond. Guten Abend. Verdammt. Du niest, Mills? Hast du dich erkältet? Ich gebe dir gleich noch den Fritter. Hey, komm mal her. Auf dem Mond herrscht Schnupfen. Nein, ich habe mich nicht erkältet. Das kommt nur von dem scheiß Staub. Die Gesteinsproben, versteht ihr? Sind gerade mit dem Packen der Behälter fertig. Der Mond besteht ja hauptsächlich aus Staub und Dreck, falls ihr das noch nicht wissen solltet. Roger, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Die Vibration bringt euch um 21:27 in den Buchstaben. Wollt ihr die neuesten Nachrichten hören? Ich habe ein Band mit den Abendmeldungen von NBC aus Washington für euch. Nachrichten? Aber wenn es gute sind, können wir sie uns ja anhören. Ich schalte jetzt die Nachrichten ein. Und 3 Minuten vor dem Beginn sagen wir uns zum letzten Mal gute Nacht. Einverstanden? Roger, außer wenn Blob noch was sagen möchte. Nein, nein, bei mir ist alles in Ordnung, danke. Ich spiele euch jetzt das Band ab. Wegen eines anonymen Telefonanrufes ausgelöste Alarm. In einem Gepäckkraft des Grand Central Terminal befindet sich eine Atombombe mit Zeitzünde. Ist in den heutigen Nachmittagsstunden glücklich beendet worden. Die Polizei fand die Bombe, die nicht explodiert war. Experten behaupten, die Terroristen seien betrogen worden. Man habe ihnen ungereinigte Uranisotope verkauft. In der Panik sind auf dem Auffallstraßen 13 Personen tödlich verunglückt. 37 Die Lage in Lima hat sich verschärft. General Diaz hat nicht, wie wir in den Nachmittagsnachrichten bekannt gaben, nach dem Staatsstreich die Macht übernommen. Vielmehr haben das in seinen Namen Entführer getan, die sich im Parlamentsgebäude verschanzt und die Mitglieder beider Kammern als Geiseln genommen haben. Das Unterhaus befindet sich angeblich im Plenarsaal, das Oberhaus in dem Keller des Gebäudes. Weil General Diaz von der Mehrheit des Oberhauses unterstützt wird, weiß man bis jetzt nicht, ob General Diaz ein von Terroristen entführter Rebell oder der legale Regierungschef ist. Ja, Sorgen haben die. Heute Nacht wurde der neueste Computer der Bell Telephone Corporation durch einen Stromstoß zerstört. Nach unbestätigten Meldungen haben ehemalige Mitarbeiter der Firma, im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage, die Arbeit verloren, den Computer zerstört. Dr. Bachmann, der inoffizielle Sprecher der Mitarbeiter vom Bell Telefon, erklärte jedoch auf einer Pressekonferenz, dieser Computer sei in der Lage, seine eigene Navigation zu programmieren. Das gibt's doch gar nicht. Das wäre der erste Fall eines Computer-Apps. Das kann man nicht machen. Dr. Bachmann, der behauptet, die neuesten Computer seien eine Bedrohung der Öffentlichkeit. Scheiße, so richtig hören können. Houston, auf dem Kosmodrom wurden die Vorarbeiten zum Start der Saturn-Rakete beendet, mit der zwei amerikanische Wissenschaftler zum Mond fliegen werden, um die derzeitige Besatzung der Mondstation abzulösen. Hallo, hier spricht Houston, ich bin's wieder. Außerdem gibt es noch einige Reibungen und Spannungen in den verschiedensten Teilen der Welt. Wir haben noch 4 Minuten zur Verfügung. Wollt ihr weiter Nachrichten hören, Boys, oder wollen wir uns lieber ein bisschen unterhalten? Danke für die Nachrichten. Das mit dem Computer der Bell-Telefons ist wohl eine Zeitungsente. Unser Computer benimmt sich jedenfalls manierlich. Hör mal, ja? Sind die Startvorbereitungen wirklich beendet? Alles in Ordnung? Alles klar, ihr könnt so ruhig sein. Tom und James werden euch mit der Pünktlichkeit der Vorkriegseisenbahn ablösen. Tut es euch nicht leid, den Mond und seine herrlichen Landschaften zu verlassen? Oh ja, aber hier ist es ziemlich langweilig. Einer von uns beklagt sich über den Biermangel. Oh, dann irrt sich der. Denn Bier lässt sich auf dem Mond nicht trinken. Tut dir das nicht schwer. Das kann ich dir sicher, dass du dir getauscht hast, aber alles im Haus auf. Was du nicht sagst. Hast du es ausprobiert? Das ist ein Staatsgeheimnis. Wollt noch 2 Minuten bis zum Fliegen. Das Oszilloskop zeigt an, dass die Welt damit schon schwächer wird. Wenn ihr uns noch etwas übermitteln wollt, dann redet schneller. Roger, bei uns ist alles normal. Wir bereiten uns auf die letzte Mondnacht vor. Wir wünschen euch eine gute Mondnacht. Roger, auf Wiedersehen auf der Erde. Ja, und sag den Leuten auf dem Flugzeugträger, sie sollen großen Vorrat Bier bereithalten, am besten dänisches. Wir warten auf unsere Ablösung, Ende. Na, das haben sie wohl nicht mehr gehört. Meinst du? Tja, hörst du nicht. Keine Spur mehr von der Trägerwelle. Ich verstärke sie etwas. Da kommt die gute alte Erde nochmal rein. Gleich wird das aufhören, wenn wir tiefer hinter den Horizont tauchen. Ich schalte aus. Schade um den Strom. Tja, so ist das. Was machen wir nun? Seltsamerweise bin ich gar nicht müde. Vielleicht eine kleine Partie Poker? Nein, danke. Du gewinnst ja doch immer. Weil du nicht bluffen kannst. Aber man kann alles lernen. Spielen wir? Nein, ich habe keine Lust. Karten fallen so verdammt langsam auf den Tisch, dass man alles sieht. Na und? Willst du damit etwa sagen, ich nütze beim Pokern die Mondgravitation aus? Ach wo. Ich will sagen, dass man sich an die Vorschrift halten muss. Ist Zeit für die Meldung. Schade, dass man nicht mit unserem Monder pokern kann. Das ist ein schwerwiegender Fehler in der Programmierung. In Zukunft sollte man den beheben. Hier spricht Mombe. Da ist er ja. Es ist 21.29 Uhr, Erdzeit von Greenwich. So, ja, erste Stunde genau. Der Mondnacht. Ich gebe die laufenden Informationen. Infolge Librationsbewegung des Mondes ist die Station hinter dem Horizont gesunken und wird 147 Stunden lang ohne Verbindung mit der Erde sein. Die Temperatur außerhalb der Station ist auf minus 139 Grad Celsius gefallen. Im Laufe der letzten Stunde wurden drei sehr schwache und ferne Meteoriteneinschläge registriert. Ach, habe ich gar nicht gemerkt, du? Ich gebe die laufenden Gerätewerte. Wasser im Hauptbehälter 2970 Liter. Im sanitären Behälter 3148 Liter. Temperatur plus 19 Grad Celsius. Ja, das ist Sauerstoffgehalt 23%. Merkaptan-Beimischung normal geringfügig. Du schalt ihn aus oder hören die alleiner nicht gewaden. Kannst nicht noch ein paar Minuten warten? Die Leistungsentnahme beträgt 116 Amperestunden. Die Leistungsreserve beträgt 1570 Amperestunden. Ich würde ihn ausschalten. Nein. Nein? Dann stelle ich ihn leiser. Ich erinnere an die Notwendigkeit, Wasser und Energie zu sparen. Und ich bade doch. Sag mal, mit wem streitest du? Mit dem Computer? Du bist reizbar geworden. Nichts beruhigt so sehr wie ein Bad. Hilfsaggregate sind voll funktionsfähig. In einer Minute gebe ich den Stand der Sauerstoffreserven. Oh, Hier spricht Monda, Stationscomputer. Ich gebe eine wichtige Mitteilung. Eine Meldung außerhalb des üblichen Ablaufs. Gefahrenzustand Stufe 1. Gefahrenzustand Stufe 1. Was ist denn das? Vorschrift. E, die Emergency 107 tritt in Kraft. Was sagst du da? Was für eine Gefahr? Worum handelt es sich? Sauerstoffdruck im Hauptbehälter fällt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 9 bis 9,76 bar in der Minute. Sauerstoff? Der Druck fällt? Vorschrift. E, die Emergency 107 tritt in Kraft. Um 21.40 Uhr betrug der Sauerstoffdruck im Hauptbehälter 190 bar. Zurzeit 112 bar. Sauerstoff entweicht? Stimmt das? Eine undichte Stelle, wo denn? Die Dichtungen des Hauptröhrengestänges A27. A27? Die zentrale Hochdruckdrossel. Und die Dichtungen der Abzweigungen B, D und H18 sind in der Norm. Der Druck im Hauptbehälter fällt weiter. Fällt weiter, Mensch. Er beträgt zurzeit 103 bar. Wieso in der Norm, wenn der Druck fällt? Pump sofort den Sauerstoff in den Reservebehälter. Entsprechend Punkt 1, Vorschrift E, die Emergency 107, leite ich sofort den Sauerstoff aus dem Hauptbehälter in den Reservebehälter. Druck im Reservebehälter 89 bar. Sauerstoffdruck im Hauptbehälter fällt weiter. Was sind das möglich? Zurzeit 70 bar. Was denn, so schnell entweicht der Sauerstoff? Wie kommt denn das? Ist der Behälter geplatzt? Der beschleunigte Druckabfall im Hauptbehälter wird hervorgerufen durch Umpumpen von Sauerstoff in Reservebehälter. Ja, die Druckmessdosen weisen keine Abweichung von der Norm aus. Sauerstoffdruck im Hauptbehälter beträgt zurzeit 66 bar. Ja, wo entweicht der Sauerstoff? Wo entweicht der? Antworte doch! Informationen unzureichend. Reservebehälter bis zum Maximum mit Sauerstoff gefüllt. Druck im Reservebehälter 90 bar. Das hört ja immer wieder. Druck im Hauptbehälter fällt weiter. Zurzeit 57 bar. Er fällt weiter und so schnell. Da muss ein Leck sein, aber wo? Wenn die Hochdruckdichtungen dicht halten, dann sind es die Reduzierventile. Ja, die Ventile. Ja, warum antwortest du nicht? Indikatoranzeige, volle Abdichtung des Reduktors und der Reduktionsventile. Die Muffen an den Gabelungen haben keinen Zug. Ach. Druck im Hauptbehälter fällt weiter. Das ist gar nicht zurzeit zu halten. 50 bar. Und im Reservebehälter? Druck im Reservebehälter unverändert 90 bar. Ja, sing nur, sing! Munda, für wie viele Stunden reicht der Sauerstoff im Reservebehälter? Bei sparsamem Verbrauch gemäß Vorschrift E, die Emergency, reicht innerhalb des Reservebehälters für zwei Personen 140 Stunden. Das ist wenig, verteufelt wenig. Also pump noch Sauerstoff rein, ehe er ganz entwichen ist. Hol aus dem Hauptbehälter so viel wie möglich. Reservebehälter ist auf einen Maximaldruck von 85 bar berechnet. Entsprechend Vorschrift E, die Emergency 107, habe ich den zulässigen Druck im Reservebehälter um 5 bar überschritten, um die Sauerstoffreserve auf ein Maximum zu bringen. Eine weitere Drucksteigerung könnte zum Platzen des Behälters führen. Laufende Meldung im Rahmen der Vorschrift E, die Emergency 107. Druck im Hauptbehälter fällt weiter. Zurzeit 41 bar. Der Sauerstoff entweicht immer noch. Mein Gott, warum tust du denn nichts? Wo entweicht er denn? Informationen unzureichend. Unzureichend. Ich schalte jetzt ein, die Rettungsinstruktion zur Vorschrift E, die Emergency 107. Abschnitt Sauerstoffverlust und Erstickungsgefahr. Der Druck im Hauptbehälter fällt aus nicht feststellbaren Gründen. Zurzeit 32 Bar. 32. Vorausgesetzt gleichmäßiges Entweichen wird der Druck im Hauptbehälter binnen 9 bis 10 Minuten auf Null sinken. Ich wiederhole. Vorausgesetzt gleichmäßiges Entweichen wird der Druck im Hauptbehälter binnen 9 bis 10 Minuten auf Null sinken. Indikatoren A, B, D und Gruppen H26 in der Norm. Beschickungsdichtungen an den Rohrleitungskreisen vor und hinter dem Reduktor in der Norm. In der Norm. Reduktor und Hochdruckdichtungen der Reduktionsventile in der Norm. Alles in der Norm. Nur der Sauerstoff entweicht, ja? Jawohl. Da die Anzeigesysteme nur die freiliegenden Teile des Behälters und der Beschickungsleitungen kontrollieren, besteht die im Haupthabarieprogramm aufgeführte Möglichkeit, Abschnitt 08 unter Abschnitt 12, Paragraf 04, dass der Bodenpanzer des Sauerstoffbehälters an einer Stelle geplatzt ist, wo der Behälter in seiner Betoneinfassung unmittelbar auf dem gewachsenen Mondfelsen aufliegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bodenpanzer des Sauerstoffbehälters platzt, wird vom Havarieprogramm in Paragraf 05 mit 1 zu 400 Milliarden angesetzt. Ich gebe die laufende Meldung im Rahmen der Rettungsinstruktion zur Vorschrift E wie Emergency 107. Druck des Sauerstoffs im Hauptbehälter fällt jetzt langsamer, da Sauerstoff unter sinkendem Eigendruck entweicht. Druck zurzeit 28 bar. Das ist eine Rettungsinstruktion? Wohl eher eine Todesanzeige. Kann man denn den Druck im Reservebehälter nicht mehr erhöhen? Steigerung des Drucks im Reservebehälter um nur ein bar erhöht Gefahr für Platzen des Behälters mit Hochzahl 3. Hochzahl. Was ist mit der Rettungsinstruktion? Monda! Hier spricht Monda Stationscomputer mit eingeschalteter Rettungsinstruktion zur Vorschrift E wie Emergency 107. Punkt 01 der Instruktion. Da der menschliche Organismus im Ruhezustand am wenigsten Sauerstoff verbraucht, wird allen auf der Station anwesenden Personen empfohlen, sich unverzüglich auf den Rücken zu legen, die Muskeln zu entspannen, gleichmäßig zu atmen und zwar nicht häufiger als 14 Mal pro Minute und dabei an heitere oder mindestens gleichgültige Dinge zu denken. Kann doch alles nicht da jede mentale Erregung den Grundumsatz beschleunigt und damit den Sauerstoffverbrauch steigert. An heitere Dinge denken, also das halte ich doch im Kopf nicht aus. Hör jetzt zu. Pumpe mindestens weitere 200 Liter Sauerstoff in den Reservebehälter. Ich befehle dir, das unverzüglich zu tun. Schalte den Kompressor ein, hörst du? Ich kann diesen Befehl nicht ausführen, da ich den Einschränkungen der Vorschrift EW Emergency 107 unterliege. Entsprechend der Rettungsinstruktion kann ich die Stelle angeben, wo sich die Spule der Einschränkungsvorschrift befindet. Man kann mich außerdem aus der Kontrolle der Stationseinrichtungen völlig ausschalten und aus eigener Erkenntnis auf eigene Verantwortung handeln. Bleibt uns nichts anderes übrig. Doch rate ich von einem solchen Vorgehen ab, da der Sauerstoff schneller aus dem Hauptbehälter entweicht, als möglich sein wird, die erwähnte Einschränkung auszuschalten. Naja, das ist wenigstens klar. Blob! Blob! Blob! Was schreist du denn? Willst du duschen? Ich komm sofort raus. Ich will nicht duschen, ich will leben! Was hast du? Aber wie siehst du denn aus? Was ist dir? Wir sehen beide gleich aus. Der Sauerstoff entweicht. Der ganze Sauerstoff ist aus dem Behälter entwichen. Der ganze Sauerstoff? Was für dumme Witze. Glaubst du es nicht? Dann hör zu. Hier spricht Monda Stationscomputer. Rettungsinstruktion zur Vorschrift E wie Emergency 107. Auf der Station Höchste Alarmstufe. Hörst du's? Druck des Sauerstoffs im Hauptbehälter zurzeit 8 bar. Druck im Hauptbehälter fällt weiter. Fällt weiter. Jedoch langsamer. Nach Angaben der Manometer ist der Hauptbehälter undicht. Die undichte Stelle kann wegen unzureichender Information nicht festgestellt werden. Unzureichender? Sei doch mal ruhig. Wahrscheinlich ist der Behälter im Bodenteil des Panzers geplatzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bodenpanzer des Sauerstoffbehälters platzt, wird vom Havarieprogramm in Paragraph 05 mit 1 zu 400 Milliarden angesetzt. Im Rahmen der Vorschrift E, wie Emergency 107, gebe ich vor Fortsetzung der Rettungsinstruktion die Werte der Indikatoren. In den Rohrleitungen des Reduktors alle Hochdruckdichtungen in der Norm. An den Gabelungen der Rohrleitung und an den Muffen alle Dichtungen in der Norm. Schalte dieses Geschwätz ab, wir müssen überlegen, was wir tun. Ich habe meine Gedanken noch nicht beisammen. Kein Sauerstoff mehr im Hauptbehälter. Aber im Reservebehälter ist welcher? Ja. Laut Computer reicht der Sauerstoff 140 Stunden. 140 Stunden? Für zwei Personen? Na klar, für zwei. Lässt sich feststellen. Monda, wie lange reicht der Sauerstoff? Hier spricht Monda Stationscomputer. Der Sauerstoff im Reservebehälter reicht 140 Stunden für zwei Personen bei minimalem Verbrauch und höchster Sparsamkeit. Für eine Person 280 Stunden. Ich fahre fort mit der Rettungsinstruktion zur Vorschrift E wie Emergency 107. Da der menschliche Organismus im Ruhezustand am wenigsten Sauerstoff verbraucht, ja, das habe ich schon mal gehört. Wird allen auf der Station anwesenden Personen empfohlen, sich unverzüglich auf den Rücken zu legen, die Muskeln zu entspannen, gleichmäßig zu atmen und zwar nicht häufiger als 14 Mal pro Minute, und dabei an heitere oder mindestens gleichgültige Dinge zu denken. Da jede mentale Erregung den Grundumsatz beschleunigt und damit den Sauerstoffverbrauch steigert. Lass uns doch mal an heitere Dinge denken. 140 Stunden, was? Und die Rakete kommt in 190 Stunden an. Wir schaffen es nicht. Ja, sieht so aus. Wie ist denn das passiert? So plötzlich. Ich weiß es nicht. Er weiß es auch nicht. Unzureichende Informationen. Du kennst ja dieses Lied. Anscheinend ist der Bodenpanzer undicht geworden. Materialermüdung, oder? Aber das ist ja jetzt alles nicht wichtig. Tja. Legen wir uns hin, was? Auf den Rücken, die Muskeln entspannen. Wozu? Auch bei größter Sparsamkeit reicht der Sauerstoff nur 140 Stunden. Und die Rakete kommt 50 Stunden später an. Statt zu ersticken, während wir liegen und an angenehme Dinge denken, ist es besser, einen Ausweg zu suchen. Beraten können wir aber. Zieh dir lieber was an. Wie? Ach so. Warte, ich zieh mir was über. Das Wichtigste ist jetzt, ruhig Blut zu bewahren. Pass auf, du ziehst das Hemd über die Beine. Ach, zum Teufel, mein Lieblingshemd. Ja, jetzt bin ich fertig. Du kannst von mir aus tun, was du für richtig hältst. Ich jedenfalls lege mich hin. Auch im Liegen kann man reden. Und Vorschriften sind dazu da, dass man sie befolgt. Ich gebe eine Sonderinformation im Rahmen der Vorschrift E wie Emergency 107. Druck des Sauerstoffs im Hauptbehälter ist unter 4 bar gefallen. Da dieser Druck zur Speisung der Station nicht ausreicht, schalte ich um auf Reservebehälter. Ich fahre fort mit der Rettungsinstruktion zur Vorschrift E wie Emergency 107. Solange höchste Alarmstufe herrscht, empfiehlt es sich nicht, einen Imbiss einzunehmen, da die Verdauung den Grundumsatz steigert und damit auch den Sauerstoff verbraucht. Warum hast du den Computer ausgeschaltet, Blob? Hör zu, wir müssen uns mit Houston in Verbindung setzen. Die sollen den Start der Rakete beschleunigen. Du vergisst, dass keine Verbindung besteht. Verdammt. Monda, wann haben wir wieder Verbindung mit Houston? Hier spricht Monda, Stationscomputer. Die Station befindet sich zurzeit im Funkschatten unter dem Mondhorizont, infolge Librationsbewegung. Mein Gott, kann der nicht ein bisschen schneller sprechen? Die Funkstille ist ja furchtbar. Wird 147 Stunden betragen. Genau das wollte ich wissen. Ich fahre fort mit der Rettungsinstruktion zur Vorschrift. 7 Stunden zu viel. Außerdem ist es dann sowieso egal. Ja, was nun? Hm? Mills! Leg dich hin. Zur ewigen Ruhe? Das kann ich immer noch. Holst der Schinder auf der Station, müssen noch die Sauerstoffflaschen von den Raumanzügen sein. Wo sind sie? Es sind nur noch 2 übrig. In jeder 8 Liter Sauerstoff. Aber die leeren hätte man mit Sauerstoff auffüllen können, ehe er aus dem Behälter entwichen war. Und statt das zu tun, hast du... Beruhige dich! Hast gestern selbst alle leeren Flaschen neben diesem Kegel beim Torricelli rausgeworfen. Ja, ich versuche trotzdem, Houston anzurufen, was? Ja, was meinst du? Es liegt doch unterm Funkhorizont. Schade um die Mühe. Ein Versuch schadet nichts. Hallo, Houston. Meldet euch. Hier spricht der Mond. Wir haben ein ernstes Problem. Houston, hört ihr uns? Houston, wir befinden uns in Todesgefahr. Der Sauerstoff ist entwichen. Houston, zum Teufel! Hör auf, Blob. Leg dich lieber hin und rühr dich nicht. Und wenn ich mich hinlege, was bringt das? Das vergrößert unsere Chance. Meinst du? Darf man wissen, warum? Die Rakete kann früher ankommen. Ach, das glaubst du doch selber nicht, Mills. Weißt du was? Ja? Irgendwas müssten wir doch tun. Ich sage nicht sofort, aber wir sollten alle Möglichkeiten bedenken. Was willst du damit sagen? Ach so. Genau. Zähl nicht auf mich. Ich habe Frau und Kinder. Ich rede dir nichts ein, aber wir könnten beide... Wieso beide? Es gibt eine Methode, alt und erprobt. Auslosen? Nun ja. Es geht nicht nur um meine Familie. Es widerspricht meiner Überzeugung. Der Mensch hat nicht das Recht, es selbst zu tun. Verbietet dir das der Herrgott? Ist nicht der richtige Augenblick, den Glauben eines anderen zu verspotten. Ich spotte ja gar nicht, Mills. Der Glaube gebietet Nächstenliebe. Ach, du glaubst doch gar nicht. Dafür glaubst du. Hör auf. Das ist zynisch und dumm. Warum bist du aufgestanden, Blob? Hör auf, herumzugehen. Hörst du? Du verbrauchst mehr Sauerstoff. Na und? Das reicht sowieso nicht. Du verbrauchst meinen Sauerstoff. Wieso denn? Weil ich der Vorschrift entsprechend liege und du dich hier entziehst. Ich verbrauche weniger und du mehr. Dabei sollten wir gleich viel verbrauchen. Ich schlage dir ein edleres Thema vor, das den Umständen besser angepasst ist. Wollen wir unseren letzten Willen niederschreiben? Unnötig. Jedes Wort, das wir sprechen, wird auch auf Band festgehalten. Ich möchte wissen, wo dieses Band ist. Monda? Hier spricht Monda, Stationscomputer. Du registrierst alle Gespräche? In Sektion 7 meines Gehäuses befindet sich ein versiegelter Behälter mit Glasdeckel. Er enthält einen Rekorder, Kassetten, einen Kassettenwechsler und eine unabhängige Energiequelle. Die Aufzeichnung ist unlöschbar. Bitte. Bei jeder Ablösung der Stationsbesatzung wird die Aufzeichnung zur Erde gebracht und in Houston abgehört. In Houston? In Houston. Der Rekorder hat eine unabhängige Energiequelle. Warum? Der Rekorder wird mit Strom aus eigenem Mikroatommeiler gespeist, der in eine Panzerkapsel eingeschlossen ist, damit die Aufzeichnung eine etwaige Katastrophe auf der Station überdauert. Hab ich dir doch gesagt. Und auch damit die Aufzeichnung unabhängig ist von der Stromversorgung der Station. Ich verstehe. Jemand könnte einen Kurzschluss verursachen und der Rekorder stünde still. An alles hat man gedacht. Und dieser Deckel... Das ist doch sicher nicht gewöhnliches Glas, wie? Der Deckel des Rekorders besteht aus superfestem Panzerglas. Hier spricht Monda, Stationscomputer. Ach Gott, ja, jetzt geht das wieder los. Ja, ich schalte mal ab. Was tust du, Blob? Spielst du? Lass die Anlage in Ruhe. Hast du nicht gehört, was der Computer gesagt hat? Kommst du nicht dran, brichst du höchstens die Fingernägel ab. Ich breche mir nicht die Fingernägel ab, weil ich nichts anfasse. Lass sofort den Rekorder in Ruhe, Blob. Leg dich hin. Hörst du? Ich habe keine Lust zu liegen. Außerdem nimm dich bitte zusammen, du wirst aggressiv. Ich? Ja, du, aber was soll's. Wenn es dich besonders reizt, wenn ich den Rekorder betrachte, werde ich das nicht mehr tun. Zufrieden? Das Beste wäre, wenn wir einschlafen könnten. Im Schlaf verbraucht man am wenigsten Sauerstoff. Du könntest einschlafen? Ich bewundere dich, Mills. Man kann Schlafmittel nehmen. Meinst du? Nun gut, tun wir das. Wo ist es? In der Apotheke? Ja. Was machst du da? Was du vorgeschlagen hast. Hier. Es ist Sekonal. Lass das Röhrchen in Ruhe. So? Ich nehme mir selbst eine Tablette. Da, ich hab's schon genommen. Ja, was hast du denn? Was guckst du so? Steck deine Tablette in den Mund. Dann tue ich's auch. Bitte sehr. Und warum schluckst du sie nicht runter? Erst zerbeißen. Aber du beißt? Du beißt nicht. Wir schlucken sie beide auf Kommando, ja? Seltsamer Einfall. Aber bitte, wenn dir daran liegt. Eins, zwei, drei. Du hast überhaupt nicht geschluckt. Weil du auch nicht geschluckt hast. Ich trau dir nicht. Und ich dir erst recht nicht. Warum? Weil du scheinheilig bist. Du hast dich ostentativ hingelegt, um zu unterstreichen, dass du dich der Vorschrift entsprechend verhältst. Ich aber nicht. Und dann hast du mich denunziert. Denunziert? Was redest du da? Denunziert beim Raumfahrtzentrum in Houston. Ich bin weder taub noch dumm, mein Lieber. Ich habe den Deckel des Rekorders nicht einmal angefasst. Und du hast behauptet, ich versuche, den aufzumachen. Nicht genug damit. Als ich dir antwortete, ich fasse ihn gar nicht an, hast du hinter meinem Rücken an irgendwas gekratzt. Dieses Geräusch wurde aufgenommen. Du hast das absichtlich gemacht. Du wolltest den Verdacht nahelegen, als hätte ich versucht, den Rekorder zu öffnen. Ja, weil du es versucht hast. Och, die Experten werden das feststellen. Ein Geräusch aus größerer Entfernung wird anders aufgezeichnet als eines aus der Nähe. Ich stand am Computer und du lagst und hast mit dem Fingernagel an irgendwas gekratzt. Hör mal, das bildest du dir bloß ein. Ja, natürlich. Vielleicht war das ein zufälliges Geräusch, aber ich hab's nicht bemerkt. Nein, du merkst... Ich bitte dich, Blob, hör auf, so zu reden. Wir kennen uns nicht erst seit heute. Du bist impulsiv. Ach nein. Aber unabhängig davon, wie diese Geschichte zu Ende geht, wende ich mich an die bessere Seite deiner Natur. Überleg dir's. Es wäre abscheulich, wenn hier etwas passierte, das unserer Solidarität widerspreche. Was hast du vor? Jeder von uns hat eine bessere und eine schlechtere Seite. Auch du bist nicht heilig. Das behaupte ich auch gar nicht. Ich möchte einfach vorschlagen, dass wir uns verhalten, wie die Situation es erfordert. Würdig und rational. Also hast du deine Meinung geändert? Versteh dich nicht. Du willst, dass wir das losziehen? Nein. Und ich bitte dich, nicht mehr darüber zu sprechen. Reg dich nicht auf. Ich habe gefragt, weil du selbst gesagt hast, wir müssten uns rational verhalten. Und würdig. Wird dir nicht gelingen, auch nur ein einziges Wort zu unterschlagen. Ich habe meinen Zeugen hier. Du regst dich ganz unnötig auf wegen eines Wortes. Entschuldige, wenn ich dich falsch verstanden habe. Jetzt sage ich... Wir wollen uns hinlegen. Wenn du mir nicht traust, leg dich doch dort auf die Seite. Dann kannst du mich sehen, obwohl dir von mir bestimmt nichts droht. Was hast du? Du wirst abwechselnd blass und rot. Möchtest du einen Schluck Wasser? Deine Hände zittern. Pass auf! Du hast das Glas fallen lassen. Du Lügner. Du hast das Glas zerschlagen. Ach, wo? Drei Schritte von dir entfernt, als du es in der Hand hieltst? Du hast es zerschlagen. Du hast es absichtlich genommen. Und zu Boden geworfen, weil der Ton registriert wird, nicht aber das Bild. Du wolltest mich anklagen, aber das wird dir nicht gelingen. Anklagen? Weswegen denn, um Gottes Willen? Weil du das Glas hast fallen lassen? Was für ein Verbrechen! Ach so. Ach, ich verstehe. Du hast mir zum zweiten Mal eine Falle gestellt. Zunächst, Hohe Kommission hat sich Blob an den Rekorder herangemacht, aber das ist ihm nicht gelungen. Dann hat er das Glas zerschlagen und gesagt, Mills hat es fallen lassen, weil seine Hände zitterten. Dieser hinterlistige Blob. Falls also Blob etwas passieren sollte, heißt das, Dr. Mills musste in Notwehr handeln. Wenn du weiter so vorgehst, an meine bessere Seite appellierst und gleichzeitig solche Gemeinheiten begehst, dann verbarrikadiere ich mich in meiner Kabine, kapiert? Ja, genau. Du willst aus mir einen Verrückten machen. Einen Paranoiker, aber das wird dir nicht gelingen. Warum sollte ich aus dir einen Verrückten machen? Was hätte ich schon davon? Das weißt du sehr gut. Nein, das weiß ich nicht. Selbst wenn wir annehmen, du verhältst dich, als wärst du unzurechnungsfähig. Ich verhalte mich völlig normal. Das heißt anständig. Gut. Du verhältst dich völlig normal. Wenn du willst, kann ich das sogar zigmal wiederholen. Dr. Mills verhält sich völlig normal. Normal. Zufrieden? Ich sage nur, angenommen, du verhältst dich, als wärst du unzurechnungsfähig. Und das wird registriert. Was habe ich davon? Willst du unbedingt, dass ich es sage? Aber ja, ich bitte dich darum. Gut. Was hast du in der Tasche? In welcher? In der hier habe ich ein Taschentuch, meine Autoschlüssel, einen Indikator und einen Dollar. Und in der anderen, siehst du, einen Notizblock und eine Automatenmünze. Das ist alles. Das siehst du ja selbst. Du hast noch was. So? Was Schweres. Es beult deine Tasche aus. Ein Klappmesser, oder? Du hast ein Klappmesser, nicht ich. Auf der Basis hast du es mir selbst gezeigt. Dein Sohn hat es dir am Tage vor dem Start geschenkt, hast du gesagt. Dein Monogramm ist drauf. Du hast es in der Tasche und versuchst es jetzt so hinzustellen, als hätte ich es. Weil du es hast. Du hast es genommen, um die Colaflasche zu öffnen. Man kann damit Flaschen öffnen. Es lag auf dem Tischchen neben dem Mikroskop und du hast es genommen. Ich habe dein Messer genommen? Das war heute Mittag, ungefähr zur Essenszeit. Tu nicht so, als wüsstest du das nicht mehr. Wozu soll ich dein Messer gebraucht haben? Wenn im obersten Fach des Kühlschranks immer ein Universalöffner liegt. Das wissen auch die in Houston. Das stimmt nicht. Da liegt keiner und ich erlaube dir nicht, ihn jetzt dorthin zu legen. Mills, dein Lügengewebe ist zu grob, mein Lieber. Wenn ich den Öffner in den Kühlschrank legen kann, heißt das, ich weiß, wo er ist. Wenn ich aber weiß, wo er ist, wofür zum Teufel brauche ich dann dein Messer? Aber du hast es. Ich sehe, wie es dir die Tasche ausbeult. Und ich sehe, wie du in einen Panzerwagen steigst. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du Halluzinationen oder du lügst. Denn ich hatte nie ein Messer und ich habe auch jetzt keins. Wenn ich es hätte nehmen wollen, hätte ich dich zuvor gefragt. Aber du hättest mich gefragt. Jawohl, und das wäre auf dem Band festgehalten. Aber ich konnte ja morgen noch nicht wissen, dass abends der Sauerstoff entweichen würde. Ich bin kein Hellseher. Ich hatte keinen Grund, mich anzuschleichen, um dein Messer zu nehmen, als du ins Mikroskop gucktest. Du siehst also, was dein Gedankengang wert ist. Leg deinen kalten Umschlag auf die Stirn. Wie perfide. Und dabei habe ich dich für einen anständigen Menschen gehalten. Aber man hat mich vor dir gewarnt. Schon früher, noch auf der Basis. Aha. Du hast schnell Karriere gemacht. Du bist über Leichen gegangen. Das ist ein reines Ablenkungsmanöver. Und meine Karriere lass bitte beiseite. Willst du nicht gerne hören, was? Übrigens verwendest du ständig dasselbe Schema von Unterstellungen. Erst war es der Kassettenrekorder, dann das Glas, jetzt das Messer. Ich weiß, dass du lügst, oder aber du fantasierst im Verfolgungswahn. Aber so oder so bist du gefährlich geworden. Eigentlich müsste ich dich fesseln. Komm mir bloß nicht zu nahe, hörst du? Ich würde dir nicht zu nahe kommen, auch wenn du es wolltest. So dumm bin ich nicht. Das wäre ein Gambit. Wieso Gambit? Du redest ja Unsinn. Du verdrehst tatsächlich alles ins Gegenteil. Na du! So hast du es schon die ganze Zeit gemacht. Erst hast du ausgenützt, dass ich mir den Kassettenrekorder anschaute. Dann, als dir das Glas aus der Hand fiel, hast du das gegen mich ausgenützt und gerufen, ich hätte es zerschlagen. Das ist ja alles nicht wahr. Das nächste war das Messer. Dein Messer mit deinem Monogramm. Also, war es tatsächlich eine Falle, wenn du sagtest, ich sollte zu dir kommen, ganz gleich unter welchem Vorwand. Spinnst doch. Soll ich dir sagen, was du dir ausgedacht hast? Du wirst schreien, dass ich mich auf dich stürze? Dann wirst du das Messer ziehen und mich durchbohren. Das ist doch idiotisch. Das Band würde in Houston deinen Schrei wiedergeben und dann wirst du sagen, es ist mir, Blob, gelungen, Dr. Mills das Messer zu entwinden. Ja, du hättest die Notwehr gehandelt. Deshalb hast du mich vorher mit lauter Verdächtigungen umgarnt. Ein ganzes Netz von Indizien, aber ich habe es dir zerrissen. Was für niederträchtige Faseleien. Du wirst mir nichts mehr tun. Du hast doch gerade gesagt, dass du mich fesseln willst. Ich habe nicht gesagt, ich will, sondern ich müsste, weil du gefährlich bist. Das hast du sofort ausgenützt und hast gerufen, ich soll dir nicht zu nahe kommen. Dabei habe ich mich nicht von der Stelle gerührt. Blob hat das Messer aufgeklappt. Du hast es aufgeklappt, aus der Tasche gezogen und aufgeklappt. Du unterschätzt die moderne Aufnahmetechnik. Die Experten werden feststellen, von welcher Seite das Klicken beim Messer... Das werden sie auch. Auf meiner oder auf deiner? Komm bloß nicht näher, Blob, bleib stehen. Ich kann nicht stehen bleiben, wenn du mit dem Messer hinter mir her bist. Ich muss dir ausweichen, Milz. Nein, ich bin es, der ausweichen muss, du Lügner. Oh, Milz ist nicht dumm. Er hat begriffen, dass er sich demaskiert hat, als er sein Messer aufklappte. Du hast es aufgeklappt. Denn dieses Klicken kam von seiner Seite. Deshalb ist er hinter mir hergegangen und ich musste ausweichen. Auf diese Weise versuchte er es unmöglich zu machen, die Ausgangslage festzustellen. Wir haben einen vollen Kreis gemacht. Nein, du lügst. Einen halben Kreis. Immer dieselbe Taktik. Milz hat sein Messer, ich bin wehrlos. Du lügst Deshalb doch. Nehme ich jetzt meinen geologischen Hammer vom Tisch. Was wirst du dir jetzt ausdenken? Auf dem Tisch lag gar kein Hammer. Bitte sehr, kein Hammer. Was habe ich also genommen? Nichts! Du bist mit den Fingern über die Tischplatte gefahren. Du bereitest eine neue Gemeinheit vor. Du hast das Messer und ich den Hammer. Deine Überlegenheit hat sich verringert. Das ist nicht wahr. Deshalb schlage ich vor. Oh, Milz hat mit deiner Sauerstoffflasche nach mir geworfen. Du lügst, sie lag am Boden. Du hast mit dem Fuß danach getreten. Milz, lass die andere Flasche in Ruhe. Ich habe sie aufgehoben, denn ich muss mich ja mit etwas wehren. Und dann nehme ich auch eine. Blob hat mich angegriffen. Milz hat mich angegriffen! Zum letzten Mal versuche ich, ein Fünkchen Vernunft in diesen Wahnsinn zu bringen. Du und Vernunft. Wenn wir weiter so handeln, gehen wir beide zugrunde. Wir halten uns gegenseitig in Schach. Ich bin zwar jünger und stärker, aber wenn du abbaust, Milz... Wirst du dich in deiner Kabine einschließen und die Tür verbarrikadieren? Das möchtest du wohl. Natürlich würde ich dasselbe tun, wenn ich als Erster erschöpft wäre. Versuch's doch endlich logisch zu denken, Milz. Du solltest logisch denken. Wenn du dich in deiner Kabine verbarrikadierst, hast du bestimmt nichts von meiner Seite zu befürchten. Aber du wirst einfach ganz rasch ersticken aus Sauerstoffmangel. Und ich ebenso. Wir ersticken beide. Das möchtest du wohl. Aber vor dem Tode quälen wir uns gegenseitig bis zum geht nicht mehr. Daran kann dir doch wohl nicht gelegen sein. Was willst du also? Dasselbe wie zu Anfang. Dass wir das losziehen? Ja. Ich glaube an keinen ehrlichen Vorschlag mehr von dir. Versuch's doch. Es ist nur ein neuer Trick. Der einzige Vorschlag von mir, der dir akzeptabel erscheint, wäre, dass ich mich vor deinen Augen erhänge, was? Aber den Gefallen tue ich dir nicht. Das ist doch nicht so ein Unsinn. Ich sage dir, wir wollen auslosen. Also gut. Sag, wie du dir das vorstellst. Wir werden auslosen. Wer verliert, geht in seine Kabine und nimmt Gift. In dem Behälter mit chemischen Reagenzmitteln ist Cyankali. Wer verliert, schließt sich vor dem Einnehmen des Gifts von innen ein, damit nicht der andere in Verdacht gerät. Der andere, der am Leben bleibt. Was meinst du dazu? Gut. Hast deinen Willen durchgesetzt. Wir losen aus. Nehmen wir den Dollar. Adler für mich, Zahl für dich. Adler für dich, Zahl für mich. Wenn die Münze fällt, sagen wir beide, welche Seite oben liegt. Was oben liegt, gewinnt. Einverstanden? Einverstanden. Und wer verliert, nimmt Gift. Also, ich werfe. Zahl! Zahl! Ich habe gewonnen! Adler! Adler, du lügst! Adler, ich du habe lügst, gewonnen! Du lügst! Zahl! Blopp! Du hast verloren! Eine Sackgasse. Eigentlich hätte ich mir das denken können von dir, aber noch ist nicht alles verloren. Wir müssen uns eben auf einen Dritten verlassen. Einen Dritten? Du spinnst ja, einen Dritten gibt's nicht. Doch, es gibt einen. Monda, unseren Computer. Wir schalten ihn ein, damit er seine Meldung macht. Wenn das 10. Wort, das er sagt, eine gerade Silbenzahl hat, hast du gewonnen. Ist es ungerade ich. Einverstanden? Ja. Was der Computer sagt, hängt von keinem von uns beiden ab. Und lässt sich nicht vorausberechnen. Also. Aber wir müssen ihn so einschalten, dass er langsam spricht. Okay. Wir zählen dann beide die Wörter bis zum 10. Na gut, also worauf warten wir noch? Wir haben sowieso schon zu viel Sauerstoff verschwendet. Fertig zum Zählen? Fertig zum Zählen. Also, ich schalte den Computer ein. Vorschrift 1. Emergency.02 der Rettungsinstruktion 7, zur Vorschrift 8, 9, 10. Enthält E war das 10. Wort. Ungerade. E zählt nicht. Das ist kein Wort und keine Silbe. Das 10. Wort war enthält 2 Silben. Gerade. Ich habe gewonnen. Oh, dieser Betrug. Nein, nein, nein, nein. Damit wirst du es nicht mehr schaffen. Die Bedingungen sind festgelegt und auf dem Band registriert. Es war keine Rede von irgendwelchen Ausnahmen. E ist dein Wort. Nein. Ich habe gewonnen. Das stimmt nicht, Blob. Ich habe gewonnen. Geh und hol dir das Zyankali. Ich hol mir das. Na, mach schon. Nein, du gehst. Schubst mich nicht, Blob. Ich gehe nicht. Mit. Los. Du kannst mich anzufassen. Mit. Lass los. Ich hab Block wirkt mich! Und das Messer! Ach, wirf das Messer weg! Willst du? Das heißt, bis zu einem Druck von 90 Bar kann Abschnitt 03 der Instruktion angewendet werden. Dieser Abschnitt sieht die Aufnahme der Operation B wie Befreiung vor. Das mit dem roten Buchstaben B wie Befreiung im Fußboden bezeichnete Quadrat ist anzuheben und aus der Einfassung zu nehmen. Unter dem Fußbodenquadrat mit dem Buchstaben B wie Befreiung befindet sich ein Notaggregat zur Elektrolyse des Wassers. Die Elektrolyse zerlegt das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Das Notaggregat zur Elektrolyse ist mit Hilfe von Kabeln mit den Klemmen E4 und E5 der Schalttafel zu verbinden. Die Akkumulatorenbatterie liefert genügend Strom für das Zerlegen des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff, und zwar in einer Menge, die 250 Stunden lang für den Bedarf zweier Personen ausreicht. Der Sauerstoff, der sich in dem Quarzbehälter ansammelt, ist in die Räume der Station zu leiten. Der Wasserstoff dagegen ist durch die mit grüner Leuchtfarbe gekennzeichnete Spezialleitung T6 nach außen abzulassen. Um einen für zwei Personen ausreichenden Sauerstoffzufluss zu garantieren, ist der Ventilknopf auf den Buchstaben B wie Befreiung zu stellen. Das Notaggregat kann innerhalb von 8 bis 9 Minuten in Betrieb genommen werden. Nach der Inbetriebnahme ist weiterhin für sparsamen Sauerstoffverbrauch Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck wird empfohlen, sich unverzüglich auf den Rücken zu legen, die Muskeln zu entspannen, gleichmäßig zu atmen und zwar nicht häufiger als 14 Mal pro Minute und dabei an heitere oder mindestens gleichgültige Dinge zu denken, da jede mentale Erregung den Grundumsatz beschleunigt und damit den Sauerstoffverbrauch steigert. Ich wiederhole, zu diesem Zweck wird empfohlen, sich unverzüglich auf den Rücken zu legen, die Muskeln zu entspannen, gleichmäßig zu atmen und zwar nicht häufiger als 14 Mal pro Minute und dabei an heitere oder mindestens gleichgültige Dinge zu denken.